Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist's die Folge Nummer 11. Ein rückwärts, wo ich hingehe, Rastplatz-Cache wird von der Ownerin archiviert, weil der Zugang nicht mehr begehbar ist. Soweit, so gut. Nach der Archivierung gehen ein paar Monate ins Land. Die Ownerin sah keinen unmittelbaren Handlungsbedarf, die Dose aus dem Wald zu holen, weil letztere ohnehin nur schlecht erreichbar ist. Da kommt ein Premium-Member Modelljahr 2009 des Wegs und nimmt die Dose mit folgenden Worten mit, Zitat: Dieser Cache wurde auf der heutigen Cache-Tour gefunden, obwohl der ja eigentlich nicht mehr da sein dürfte. Da er aber quasi auf dem Weg lag, musste mal nachgeschaut werden. Und siehe da, da war er. Wir haben ihn dann mitgenommen, damit es kein Müll ist. Die Ownerin kann sich gerne bei mir melden, wenn sie den Cache-Behälter haben möchte. Zitat Ende. Naja. Das Wort Fremdeigentum wird offensichtlich mit Fremdwort assoziiert und geht offensichtlich komplett an diesen Sucherexemplaren vorbei. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass diese auch in ein neues NSG hineinstapfen, wenn dort eine Dose aus Naturschutzgründen archiviert wird. Einfach, um mal nachzuschauen und die Dose mitzunehmen, die der Owner ohne Genehmigung selbst nicht hätte holen dürfen. Da geht leider keine Alarmsirene und niemand bemerkt, wenn der Riss im Oberstübchen größer wird. Ganz anders ist das auf einem Weltraumfrachter. Doch hört selbst. Traveling Jacks Kescherwelten. Kapitel 11. Bettlin 7. Die Alarmsirene reißt Ernst jäh aus dem Schlaf. Hüllenbruch mit Atmosphärenverlust im Frachtraum. Ein Einschlag vermutlich. Das passiert zwar selten, aber hin und wieder doch. Ernst begibt sich in die Schleuse, zieht seinen Raumanzug an und bewaffnet sich mit dem Plasmaschweißgerät. Dann betritt er den Frachtraum. Er muss nicht lange suchen. Es ist ein kleiner Riss, gute 5 cm lang und 5 mm breit. Wie ausgestanzt. Ernst schaltet den Plasmaschweißer ein und verschließt den Riss. Es dauert einen Moment, bis die Atmosphäre wiederhergestellt ist und er den Helm abnehmen kann. Obwohl die Ladung auf den ersten Blick unbeschädigt zu sein scheint, beschließt er genauer nachzusehen. Da er nicht weiß, in welchem Winkel der Körper eingeschlagen ist, ist nicht abschätzbar, wo sich der gesuchte Gegenstand befinden könnte. So untersucht er die Außenflächen aller umstehenden Frachtcontainer auf Beschädigungen. An Container GC5XZ58 wird er fündig. Die Beschädigung der Containerluke besitzt dieselbe Form, doch ein Austritt auf der anderen Seite des Containers ist nicht zu finden. Was immer die Hülle durchschlagen hat, muss sich somit noch innerhalb befinden. Ernst schaltet die Containerkonsole ein und prüft die Frachtliste. Maschinenteile für die Trilithiumminen auf Tiralun 6. Nichts Gefährliches. Zuerst erblickt er den raumfüllenden Zahn eines Stollenbohrers, darauf einen kleinen silbernen Streifen. Dann, als er seinen Blick senkt, erblickt er das gesuchte Objekt. Ein buntes Stück Metall liegt auf dem Boden. Es hat die Form einer Münze. Ernst hebt es auf. Es ist etwas verbogen, doch Ernst kann darauf eine Nummer erkennen. Da keine weiteren Schäden zu erkennen sind, verschließt er den Container und verlässt den Frachtraum. Anschließend diktiert er den notwendigen Schadensbericht, während der Frachter den Alpha-Quadranten verlässt. Ernst hat seinen Bericht diktiert und betrachtet die verbogene Münze in seiner Hand. Eine Nummer steht darauf. Ernst hat sie bereits mit seinem Quadcorder gescannt, doch er erhielt noch kein Ergebnis. Zwar kennt er bereits die Bestandteile, doch interessiert ihn vielmehr, woher sie stammt. Der 3D-Scan wird mit den gigantischen Datenbeständen mehrerer hundert Jahre abgeglichen. Das kann dauern. Es dauerte genau 27 Stunden, 32 Minuten und 13,7 Sekunden, bis der Computer seine Suche beendet und ein eindeutiges Ergebnis auswirft. Der gesuchte Gegenstand ist eine sogenannte Geocoin. Bei diesen Münzen handelt es sich nicht um ein Zahlungsmittel, sondern um einen reisenden Gegenstand, der bei jenem Geocaching-Spiel verwendet wurde. Der letzte bekannte Aufenthalt dieser Münze war ein Cache auf der ISS. Sie muss beim großen Knall auf eine absonderliche Bahn gelenkt worden sein, denkt Ernst. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Jahrzehnte später genau in meinem Frachter einschlägt? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in kürzester Zeit zwei Gegenstände auf diesem Frachter auftauchen, die mit demselben archaischen Spiel zu tun haben? Ernst glaubt nicht an Zufälle, doch eine plausible Erklärung hat er ebenfalls nicht. Darum legt er die Münze in das Regal, ganz dicht an Buch, bevor er das Holodeck verlässt. Eigentlich ist der Kurs des Raumfrachters klar berechnet und eigentlich soll der Flug unproblematisch und ohne Zwischenfälle verlaufen. Uneigentlich hingegen gibt die Alarmsirene ihren enervierenden Ton ab und warnt vor einer bevorstehenden Kollision. Ernst prüft die Systeme. Hier sollte sich rein gar nichts befinden. Das nächste Sonnensystem ist 0,3 Parsecs entfernt und was auch immer hier auf Kollisionskurs liegt, dürfte definitiv nicht hier sein. Merkwürdig ist auch das Bild, welches die Langstreckenscanner liefern. Es scheint sich trotz der enormen Größe nicht um einen Himmelskörper, sondern eher um eine Lebensform zu handeln. Bei näherer Betrachtung wirkt es wie eine mehrere hundert Kilometer lange Schildkröte, die auf ihrem Rücken drei Elefanten trägt, die wiederum eine Scheibe tragen, von deren Rand kontierlich etwas ins Weltall strömt. Ernst ändert seinen Kurs, doch ohne Erfolg. Das Lebewesen vor ihm passt seinen Kurs Ernst Kurskorrekturen an und steuert momentan direkt auf den Raumfrachter zu. Ein Ausweichen scheint zwecklos und die Kollision unausweichlich. 1000 Kilometer, 900, 800, 700. Der Abstand verringert sich kritisch. Plötzlich ein strahlend blaues Licht und Ernst verliert das Bewusstsein. Unglaublich! Ich musste mal kurz und ad hoc das Studio übernehmen. Der Jack wäre für die Thematisierung des nun folgenden möglicherweise zu nett. Da muss TJ das Mikro besser mal selbst in die Hand nehmen. Halloa! Offensichtlich grassiert schon der Lagerkoller. So schreibt zum Beispiel jemand auf Twitcher, Zitat: Wer sagt mal dem John König, dass er momentan nicht Riepen braucht? Die Abmachungen der Reviewer kommuniziert auf der Webseite sind wohl bei ihm nicht angekommen. Zitat Ende. Auf meine Antwort: Vielleicht hat er Langeweile und nicht brauchen heißt nicht, nicht müssen oder nicht dürfen, kam dann folgendes. Zitat: Es ist schon ein wenig unverschämt. Events wurden überall nur archiviert. Im Südwesten sogar archivierte retracted. Webseite Deutscher Reviewer sagt, es wird vorerst keine Wartung verlangt, da es Ausgangsbeschränkungen gibt. Mein Postfach ist voll Archivierungen von Nordhessen. Zitat Ende. Oje, oje. Als hätten wir gerade in Deutschland kein gravierenderes Problem als archivierte Dosen. Und dann auch noch so willkürlich. Niemand hat die Absicht, eine Dose zu archivieren. Außer John König. Tja, in diesem Geocaching-Spiel darf immer noch vollkommen legal ohne Videobeweis unterschiedlich schiedsgerichtet werden. Zum Glück wurde vor einigen Monaten in Hessen die Todesstrafe abgeschafft. Damit fällt die Scharfrichtung aus. Erbarme, die Hesse komme. Nein, aufatmen für Königs John, da die Hessen aufgrund der vorherrschenden Situation nicht reisen dürfen und den Kontakt zum Reaper zu unterlassen haben. Das wäre vielleicht jetzt die Gelegenheit, solidarisch alle eigenen Caches wegen Reviewer-Willkür für 2 Wochen zu archivieren. Ein grünhölliger Pro-Tipp aus vergangenen Tagen. Das hätte den Vorteil, dass es kein Reviewer machen muss. Alternativ könnte man einen Hobbywechsel erwägen. Halma soll ja auch ganz schön sein. Allerdings sollte dieses Geocaching sinnvollerweise endlich behördlich geregelt werden. Mit einer einheitlich bundesdeutschen Geocaching- und Bußgeldverordnung und Beamten, die diese überwachen. Dann könnten die Reviewer, die bekanntermaßen für ihren Dienst an der Gemeinschaft ihre Freizeit opfern, endlich in Rente gehen, cachen. Und alles wäre so viel besser als jetzt. Auch hätte sich das Föderalismusproblem gelöst. Wenn das nicht jedem einleuchtet, weiß ich's auch nicht. Nein. Nein, denn das klappt schon bei der STVO nicht. Die, dem Verhalten der Verkehrsteilnehmer nachzuurteilen, eher einem großzügig interpretierbaren Vorschlagswesen als einer Verordnung gleichkommt. Sollte daher der unwahrscheinliche Fall eines Geocaching-Datengaus eintreten, also die Datenbank weg, alle Listings weg, alle Punkte weg, dann setze ich mich auf die Terrasse, einen Drink in der Hand und höre mir in Ruhe den Nachhall des weltweiten Aufschreis an. In diesem Sinne, bis bald im Wald. Der TJ, ne ja, so ist er halt. Aber mal ernsthaft, was wäre denn passiert? Im Grunde genommen nichts. Die persönlichen Erlebnisse kann man dem jeweiligen Cacher nicht nehmen. Und die Punkte? Naja, die sind im Grunde verschmerzbar. Bis auf die Tatsache, damit nicht mehr protzen zu können, weil sie de facto unbeweisbar sind. Wobei man dem einen oder anderen Sucherexemplar Dialog eine Statistik schon vorher nicht glaubte. Dennoch wird es für den einen oder anderen sicherlich bitter sein, urplötzlich den Nachweis des Lebensinhalts der letzten Dekaden verloren zu haben. Daher wollen wir im Sinne des Hobbys hoffen, dass die Medizin dieses Virus bald in den Griff bekommt, damit alle wieder ihre Dosen warten können. Ich empfehle eine 2-Wochen-Frist. Zur Planung hatten die Owner schließlich monatelang Zeit. Außer in Hessen. Und weil das mit TJs bundesdeutscher Dosenverordnung wohl nichts geben wird, sollten wir uns zumindest eine Dosenmonarchie leisten. Da können die deutschen Reviewer aus ihrer Mitte einen, gut, König wäre jetzt das falsche Wort, eben jemand wählen, der, ähnlich wie in Fluch der Karibik, den Geokodex verwaltet und bei Streitigkeiten das letzte Wort hat. Das wäre doch was. Eine deutsche Dosenmonarchie. Da könnte sich auch keiner mehr einen Zacken aus der Krone brechen, weil nur einer eine hat. Der Kaiser. Und nur der. Und wer sich nicht benimmt, wird verbannt. Das geht übrigens jetzt schon. Also lieb sein. Und nicht immer alles so ernst nehmen. Apropos ernst. Traveling Jacks Cacherwelten. Kapitel 12. Lebensformen. Ein Fluss plätschert in der Nähe munter vor sich hin, als Ernst sein Bewusstsein wiedererlangt. Er liegt im Laub unter einem gewaltigen Baum und ärgert sich über den Presslufthammer in seinem Kopf. Mühsam setzt er sich auf und blickt sich um. Bäume, ein Pfad, ein Fluss, ein plötzlicher Windstoß. Grumpf. Was? Fragt Ernst, doch erhält keine Antwort. Muss wohl eine Halluzination gewesen sein. Überhaupt scheint das Holodeck eine Fehlfunktion zu haben. Computer, Programm rebooten. Ernst blickt sich um, doch nichts passiert. Daher versucht er es erneut. Computer, Programm beenden. Was ist ein Computer? Fragt eine griesgrämige Stimme. Was? Fragt Ernst. Wer ist da? Ich, knurrt es hinter ihm. Wer ist ich? Na ich, Baum, antwortet Baum. Ein Baum, der spricht, ich muss ja richtig was abbekommen haben, murmelt Ernst. Möglich wäre das tatsächlich, antwortet Baum. Als es das letzte Mal so geknallt hat, ist sogar Beton geplatzt. Beton geplatzt? Was? Ich rede tatsächlich mit einem Baum? Ja, aber das ist eine lange Geschichte. Ich stand hier so herum, wie ich das meistens tue, und dort, wo du jetzt sitzt, nächtigte ein Zauberer. Als er sich morgens in die Büsche schlug, plagte seinen Zauberstab wohl ein Selbstzweifel und er schleuderte einen Blitz dort oben ins Geländer. Das hat ziemlich Radau gemacht und das Geländer demoliert. Und dann ist der Zauberer mit dem roten Hut und dem Stab gegangen, fiel Ernst dem Baum ins Wort. Was lässt du mich denn das erzählen, wenn du die Geschichte kennst? Fragt Baum. »Ich habe sie gelesen«, antwortet Ernst. »Gelesen?« »Ja, in einem Buch, Cacherwelten.« »Hm.« »Ja, und dort kamen noch andere Figuren vor, wie Esmarina und Solang Braun.« »Hm. Esmarina. so lang braun. Und das hast du in einem Buch gelesen?« fragte Baum. »Ja«, erwidert Ernst und hofft inständig, nicht den Verstand zu verlieren. Ernst und Baum unterhalten sich, bis es dunkel wird. Laut Baums Ausführungen hatte es einen Lichtblitz und einen lauten Knall gegeben, und Ernst lag zu seinen Wurzeln. Ernst konnte es sich nicht erklären, vermutete aber, dass es eine Art Transportstrahl gewesen sein muss, sofern er nicht auf einem Holodeck oder schlimmer noch, im Programm eines Holodecks gefangen war. Letzterem widerspricht allerdings sein Kopfschmerz, denn Programme sollten keine Schmerzen verspüren. Baum scheint hingegen froh zu sein, nach längerer Zeit einen Zuhörer zu haben und erzählt fröhlich vor sich hin. Bedauerlicherweise ist er nur ein Baum, der erfahrungsgemäß wenig Kenntnisse vom stellaren Raum hat. So kann Ernsts brennende Frage, nämlich wo und wann er sich derzeit befindet, nicht abschließend geklärt werden. Aus diesem Grund verabschiedet er sich und bricht, sehr zum Leidwesen Baums, in Richtung des alten Viadukts auf. Ernst ist frustriert, denn er hat an Ausrüstung nur das, was er am Leibe trägt. Ein Quadcorder wäre hilfreich, außerdem hat er Hunger und Durst. Auch zieht langsam eine feuchte Kälte vom Fluss hoch und kriecht unangenehm in seine Kleidung. Glücklicherweise erreicht er unweit des Viadukts ein größeres, wenn auch zum Teil verfallenes Gebäude, welches wohl früher einmal ein Wirtshaus gewesen sein muss. Das sollte als Nachtlager genügen, denkt Ernst und betritt die ehemalige Gaststube. Sehen kann er nicht einmal die Hand vor Augen und so tastet er sich vorsichtig an der Wand entlang, bis sein Knie an eine Barriere stößt. Durch weiteres Tasten stellt Ernst fest, dass es eine Art Sims vor einem Kamin sein muss, der früher wohl als Sitzbank gedient hat. Dort macht er es sich weitestgehend gemütlich und schläft erschöpft ein. Es ist bereits hell, als Ernst am nächsten Morgen erwacht. Sein Kopfschmerz ist fast gänzlich verschwunden. Dafür schmerzt sein Rücken, wohl wegen des unbequemen Nachtlagers. Das Gasthaus wirkt einsturzgefährdet. Es hatte offensichtlich schon lange keine Besucher. Zentimeterhoch liegt der Staub auf allem und nur Ernsts Spuren sind zu sehen. Obwohl er es für unwahrscheinlich hält, etwas Brauchbares zu finden, durchsucht er die ruinösen Einbauten der Gaststube. Hinter der zusammengefallenen Theke bemerkt er eine Klappe, die in einen tiefer liegenden Raum führt. Ernst wuchtet sie hoch und blickt hinunter. Eine alte Holztreppe wirkt nicht sehr vertrauenserweckend, doch dennoch wagt er den Abstieg und gelangt ohne Unfall in einen schmalen, abwärts führenden Gang. Sehr zu seiner Verwunderung steckt seitlich eine Kerze in einem Halter und dahinter findet er ein Schächtelchen mit kleinen Holzstäbchen. Seitlich an der Schachtel befindet sich eine Reibefläche, an der er den roten Kopf eines Holzstäbchens ausprobiert. Mit einem Zischen entzündet sich das Zündholz und er hält es an die Kerze. Jetzt hat er Licht und Feuer, fehlt nur noch etwas Nahrung und Wasser gegen den brennenden Durst. Ernst nimmt die Kerze aus dem Halter und folgt dem spärlich erleuchteten Gang. Nach wenigen Metern gelangt er in ein Gewölbe. Kisten, Holzwolle, trocken wie Zunder und Scherben bedecken den Boden. Überwiegend leere Regale lassen Ernst Hoffnungen schwinden, doch zumindest hat er Holz für ein Feuer. Gerade als er den Raum wieder verlassen will, bemerkt er den Schatten bogenförmiger Riefen im Boden. Sie sind nicht tief und, als er sich bückt, deutlich zu fühlen. Ob sich hinter dem Regal noch etwas befindet? Ernst stellt die Kerze in ausreichendem Abstand ab und zieht am Regal. Mit einem Knarren schwingt es herum und gibt den Eingang eines weiteren Raumes frei. Ein muffiger Geruch schlägt Ernst entgegen. Er holt die Kerze und geht hinein. Es ist ein breiterer Gang, der offensichtlich vor langer Zeit in den Fels gehauen wurde. Das Ende ist nicht zu erkennen. Auch hier stehen Kisten am Rand, nur sind sie nicht leer. Es befinden sich Flaschen darin. Ernst greift eine und wischt den Staub ab. Die mit Tequila beschrifteten Etiketten zeigen keine Gefahrensymbole. Die Flasche ist durchsichtig und besitzt einen roten Verschluss. Darinnen befindet sich eine klare Flüssigkeit. Ernst dreht den Verschluss auf und riecht vorsichtig daran, bevor er seinen kleinen Finger benetzt und ihn an die Zunge führt. Trinkalkohol. So ausgehungert keine gute Idee, darum stellt er die Flasche zurück und beschließt, dem Gang zu folgen. Nach gut 30 Metern steht Ernst vor einer verrosteten Stahltür. Die Klinke bewegt sich nicht. Vorerst Endstation. Zurück in der Gaststube stellt Ernst die zwei Flaschen an das Sims, die er aus dem Keller mitgenommen hat. Dann geht er nach draußen und schaut sich um. Hinter dem Haus findet er einen Apfelbaum, der Früchte trägt. Besser als nichts, denkt er, und pflückt einen. Der Apfel ist sauer, aber das ist Ernst egal. Nach dem dritten ist er gesättigt und auch der Durst ist verschwunden. Ernst verbringt den Tag damit, die nähere Umgebung zu erkunden. Offensichtlich ist er allein. Nichts deutet auf Menschen oder Tiere in der näheren Umgebung. Das heißt, als Nahrung eignet sich offensichtlich nur, was man findet. So hat er noch ein paar Äpfel gepflückt und mit Kistenresten aus dem Keller im Kamin ein Feuer entzündet. Ernst benötigt Trinkwasser und beschließt, am nächsten Tag zum Fluss zu gehen. Er könnte das Wasser in Flaschen holen und vielleicht findet er sogar ein Behältnis, um es abzukochen. Mit diesem Gedanken schläft er nach wenigen Schlucken Tequila ein. Das ist jetzt eine Woche her. Ernst hat sich häuslich eingerichtet. Neben dem Apfelbaum hat er noch weitere Nahrungsquellen gefunden. Beeren, Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen und wilde Kartoffeln runden seinen Speiseplan ab. Das Wasser im Fluss hat sich zudem als trinkbar herausgestellt. Anzeichen auf lebende Menschen oder Tiere fand er bislang jedoch nicht. Nur zu gern wüsste er, was sich hinter der Tür am Ende des Gangs befindet. Darum hat er sich mit einem schweren Stück Holz bewaffnet und ist in den Keller gegangen. Nun steht er im flackernden Kerzenschein vor der Stahltür und schlägt mit dem Holz auf die Klinke. Zunächst tut sich nichts. Doch nach einigen weiteren Schlägen scheint sich ein erster Erfolg zu zeigen. Sie bewegt sich nach unten. Ernst schlägt weiter auf sie ein, bis der Klang der Schläge dumpfer wird und Ernst klar ist, dass der Riegel jetzt offen sein muss, sofern er Erfolg hatte. Ernst legt das Holzstück weg, packt die Klinke und zieht. Nichts. Er packt mit der zweiten Hand zu und lehnt sich zurück. Die Tür rührt sich nicht. Er stemmt einen Fuß an den Türrahmen und zieht mit aller Kraft, als er ein saugendes Geräusch wahrnimmt. Unterdruck. Hauptsache es tut sich was, denkt er, und zieht wieder und wieder. Irgendwann ebbt das Zischen etwas ab, die Tür gibt nach und öffnet sich mit kreischendem Scharnieren einen Spalt weit. Ernst spürt noch einen kurzen Sog, dann erlischt seine Kerze. Lange benötigen seine Augen nicht, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Die verlöschte Kerze war nicht sonderlich hell gewesen. Ernst greift die Türkante und reißt mehrmals ruckartig daran. Sein Erfolg ist mäßig, doch er kann den Türspalt so weit erweitern, dass er hindurchschlüpfen könnte. Sehen kann er jedoch nichts. Da er hier ohne Kerze nicht weiterkommt, geht er zurück und bemerkt erst jetzt, wie anstrengend das Öffnen der Tür doch war. Eine Pause wäre nett, und so greift er sich etwas Obst und Wasser und legt sich auf die sonnenbeschienene Wiese, die seine verschwitzte Kleidung schnell trocknet. Lange bleibt er jedoch nicht liegen, zu sehr plagt ihn die Neugier. Darum greift er sich eine neue Kerze und kehrt anschließend zur Tür zurück. Die Kerze flackert sanft, ein merkbarer Luftzug ist nicht zu spüren. Ernst schlüpft durch den Türspalt und steht in einem spärlich erleuchteten Raum. Die gegenüberliegende Wand kann er nicht sehen. Doch in der Mitte befindet sich eine gut einen Meter hohe Säule mit einer stehpultartigen Platte und darauf ein großes, mit Ketten umwickeltes und Schlössern versehenes Buch. Der Einband scheint aus geprägtem Leder zu bestehen. Den Deckel ziert eine Schildkröte, auf deren Rücken Elefanten eine Scheibe tragen. Das hatte Ernst doch schon einmal gesehen. War es nicht das Bild des Langstreckenscanners, kurz bevor er sich hier wiederfand? Als er das Buch berührt, beginnt es bläulich zu schimmern, während ein Netz von beweglichen Linien darauf erscheint, die immer neue Muster bilden. Sobald er seine Hand zurückzieht, nimmt das Leuchten ab, wie langsam ausgedimmt. Doch das Buch scheint nun zu atmen. Es dehnt sich aus und zieht sich wieder zusammen, langsam, sanft und ohne Eile, fast wie ein Mensch im Schlaf. »Sprechende Bäume und atmende Bücher«, murmelt Ernst vor sich hin. Das ist jenseits jeglicher Realität. »Inwiefern?«, fragt eine Stimme. »Wer spricht?«, entgegnet Ernst, dem vor Schreck fast die Kerze hinuntergefallen wäre. »Gestatten, der rote Hut von Tequila, meines Zeichens sprechender Hut der Zauberergilde von Dosenhausen.« Ernst fragt sich ernsthaft, ob er dehydriert halluziniert oder das Obst eventuell halluzinogene Stoffe enthält. Trotzdem entscheidet er sich zu antworten, nur um zu sehen, wohin das führt. »Ein unsichtbarer sprechender Hut, so, aber selbstverständlich.« Guter Mann, höre ich da einen Hauch von Unglauben oder macht er sich gar lustig? Nein, ich bin immer ernst. So steht es zumindest in meinem Sternflottenausweis. Dann komme er herüber, wo er mich sehen kann. Ernst geht ein paar Schritte in Richtung der Stimme, bis seine Kerze gerade so die Wand erhellt und er tatsächlich einen roten Hut im Staub liegen sieht. Da ist er ja, heb er mich auf und trage er mich hinaus ins Licht. Setz er mich allerdings nicht auf. Warum das und warum nicht? Wie, warum was und was nicht? Nun, warum sollte ich einen sprechenden Hut hinaustragen, aber nicht aufsetzen dürfen? Dann setze er mich halt auf, aber dass mir nachher keine Klagen kommen. Klagen? Was denn für Klagen? Fragt Ernst. Klagen wegen Generationen fettiger, unablösbarer Schuppen auf meiner Innenseite. Das lässt Ernst zunächst so stehen, greift sich den Hut vorsichtig an der Krempe und macht sich auf den Weg hinaus. In der Gaststube angekommen, bemerkt Ernst, wie viel Zeit vergangen ist. Die Dämmerung bricht gerade herein und er legt ein paar Kistenstücke in den Kamin, bevor der letzte Rest Glut verglimmt. Alsbald prasselt dort ein lustiges Feuer. »So, Hut, nun erzähle mir deine Geschichte. Offensichtlich hattest du mehrere Besitzer, aber ich habe in den letzten Tagen weder Mensch noch Tier getroffen. Nur einen sprechenden Baum. Aber da bin ich mir nicht sicher.« »Baum ist alt und griesgrämig, aber im Grunde genommen ganz in Ordnung.« »Und wo sind die Menschen?« »Die Menschen, von denen er spricht nun, von denen ist er nur eine Millisekunde entfernt.« »Eine Millisekunde entfernt?« »Ja, Grund ist die Asynchronität der Kescherwelten zur Realität aufgrund der Baumhöhlenabweichung nach einer extremen Gesamtdichteerhöhung aller der jeweiligen Mitglieder des Katets umschließenden magischen Auren.« »Nun denn, zu viele magische Auren bedingen eine kritische Masse. Es gibt einen großen Knall, alles verschmilzt zu einer schwarzen Baumhöhle und er hat quasi nie existiert, aber das nur deshalb, weil sie eine Millisekunde Zeitversatz zur vorherigen Zeit hat und alles dadurch eine Millisekunde von der vorherigen Realität entfernt ist. Das bedeutet, dass ich nur eine Millisekunde zurück müsste, um hier Menschen und Tiere zu treffen? Nein. Was denn?« »Er müsste eine Millisekunde in die Zukunft reisen, aber dann wäre er wohl nicht mehr hier.« »Und was bitte bedeutet das schon wieder?« »Nun, dass er dann dort wäre, wo er hergekommen ist.« »Auf meinem Raumfrachter auf dem Weg nach Tiralun 6.« »Wenn er es sagt.« Ernst legt ein paar Kistenstücke nach und nimmt sich einen großen Schluck Tequila. Gedanken schwirren ihm durch den Kopf. Eine wirkliche Erklärung hat er nicht. »Und wo bin ich jetzt?« »Na hier, was glaubt er wohl?« »Und wo genau ist hier?« »Da, wo alle Magie beginnt und das Licht der Fantasie endet.« »Na gut, anders gefragt, wie komme ich hier wieder weg?« »Das ist in der Tat nicht so einfach.« Ernst trinkt den Rest der Flasche aus. Am nächsten Morgen erwacht Ernst mit gewaltigen Kopfschmerzen. Offenbar verträgt er keinen Alkohol. Das wirre Gerede des Huts war wahrscheinlich auch nicht förderlich. Ernst ist lediglich eine Millisekunde von seiner alten Realität entfernt, was im Zeitalter des Warp-Antriebs und der Raumzeitkrümmung keine unüberbrückbare Entfernung sein sollte. Sollte. Wenn er den Worten eines roten Hutes Glauben schenken soll, spielt hier jedoch eine nicht-physikalische Komponente eine Rolle. Magie. Und damit kennt sich Ernst nicht aus. Hut, dafür umso mehr. Na, ist er wach? Ja, bin ich. Und weiß er noch etwas oder hat er es im Suff vergessen? Ich weiß noch alles. Fein, was gedenkt er dann zu tun? Alles Notwendige, um hier wieder wegzukommen. Mir ist nur noch nicht ganz klar, wie. Nun, ich wüsste einen Ausweg. Und der wäre? Er muss ein Zauberer werden. Ein Zauberer? Ja, ein Zauberer. Und wie wird man Zauberer? Normalerweise studiert man die Zauberei in Dosenhausen, was für ihn ausfällt, weil er dort nicht hingelangen kann. Warum das nicht? Wegen der Millisekunde. Also fällt Studieren aus. Welche Alternative habe ich? Setze er mich auf. Dich aufsetzen. Ja! Ohne dich kränken zu wollen, dich schmuddeligen, fleckigen, innerlich fettig, schuppigen alten Hut? Ja! Warum sollte ich das wohl tun? Will er nun hier weg oder nicht? Nur widerwillig setzt Ernst sodann den roten Hut von Tequila auf seinen Kopf. Es dauerte ein paar Tage, bis Ernst sich an den Hut gewöhnt hatte und er das schmierige Innenleben des Hutes vergaß. Auch war und ist es lästig, fortwährend diesen Hut zu tragen, denn er ist in etwa so atmungsaktiv wie ein Autoreifen, der gut einen Zentimeter dick mit Stiefelfett bestrichen wurde. Ernst schwitzt, aber Hut besteht darauf, getragen zu werden, damit sie sich aneinander gewöhnen und so die Informationen fließen können. Tatsächlich fließen die Informationen bisher nur in eine Richtung, nämlich von Ernst zu Hut. Doch das bemerkt Ernst nicht, denn er hat genug zu tun. Hut hatte ihm erklärt, dass er einen Zauberstab benötige und wisse, wo ein Busch steht, dessen Äste erfahrungsgemäß gut zu gebrauchen seien. Nun steht Ernst vor diesem Busch und überlegt, wie er in Ermangelung von Werkzeug den Ast abschneiden soll. Gibt es einen Zauberspruch für ein Messer? Gewiss, antwortet Hut. Und wie lautet er? Mir ginge es jetzt besser, wenn ich doch hätte ein Messer. Lirum larum Messergriff mit Klinge und einem feinen Schliff. Okay, also. Mir ginge es jetzt besser, wenn ich doch hätte ein Messer. Lirum larum Messergriff mit Klinge und einem feinen Schliff. Nichts passiert. Mir ginge es jetzt besser, wenn ich doch hätte ein Messer. Lirum larum Messergriff mit Klinge und einem feinen Schliff. Wieder nichts. Toller Zauberspruch, scheint nicht wirklich zu funktionieren. Selbstverständlich funktioniert er, entgegnet Hut. Und wo ist dann das Messer? Hat er einen Zauberstab? Nein, denn dazu benötige ich ja das Messer. Der Zauberei bedarf es sowohl Zauberspruch als auch Zauberstab. Das eine ist nichts ohne das andere. Und jetzt breche er sich halt einen ab. Ernst bricht sich im wahrsten Sinne des Wortes einen ab. Der ausgesuchte Ast, wohlgeformt, gerade und gut 4 Zentimeter stark, ist überaus saftig und flexibel. Er brach zwar, doch zerfaserte er. Ernst muss ihn vielfach hin und her biegen, verdrehen, erneut biegen und wieder drehen, bis er ihn nach gut 5 Minuten so weit hat, dass er nur noch an einem Baststück hängt. Ernst reißt ein letztes Mal daran und der Ast löst sich, wobei er einen langen Streifen Bast verliert. Ha, geht doch, meint Ernst. Nun ja, ist zwar kein wirkliches Meisterwerk, doch darauf kommt es auch nicht an. Mein erster Zauberer hatte auch kein handwerkliches Geschick, erklärt Hut. Er hat seinen Zauberstab, der übrigens auch aus diesem Busch stammte, ebenfalls kläglich verhunzt. Der Stab stürzte sich der Legende nach in einen Schredder und ließ sich schnitzeln. Überhaupt sind Äste dieses Busches seltsam. Ein anderer Ast soll ein Soziopath im Sack sein. Wehe, wenn er herausgelassen wird. Lassen wir uns überraschen, wie dieser sich macht. Ein Soziopath im Sack? Ein Zauberstab, der Suizid begeht? Mache er sich keine Sorgen, das wird schon. Wieder an seinem Domizil angekommen, schabt Ernst mit einer Scherbe aus dem Keller so lange am ausgefransten Ende des Astes herum, bis sich eine wohlgeformte Kuppe bildet. Sodann entbastet er den Ast und kürzt ihn nach Anweisung des Huts auf die richtige Länge. »Nun sind die Verzierungen dran«, erklärt Hut. »Verzierungen?« »Ja, ein Zauberstab benötigt Verzierungen, Symbole und magische Runen.« »Ernsthaft?« »Davon verstehe ich nix. Ich kann zwar klingonisch, solche Zeichen könnte ich reinritzen, aber magische Runen?« »Es kommt nicht darauf an, was er hineinritzt. Verzierungen sind Verzierungen und je magischer sie aussehen, umso eher erkennt man ihn als Zauberstab. Sonst könnte es ja auch ein Wanderstock sein. Und da er schon keinen Umhang mit Sternen und Mondsicheln trägt und ich selbst nur rot bin, sollte schon etwas magisch Aussehendes an ihm sein. Überhaupt gilt nicht umsonst das alte Sprichwort, zeige er mir seinen Stab und ich sage ihm, wer er ist.« Ernst hatte den Abend mit einer Flasche Tequila und Scherbenschnitzerei verbracht, wobei ihm die Verzierung des Astes immer leichter fiel. Am nächsten Morgen betrachtete er stolz sein Werk. »Ist doch gar nicht so schlecht geworden.« »Das fand mein erster Träger auch, doch hat es seinem Stab nichts genutzt.« »Alter Miesepeter.« »Wie meinen?« »Vergiss es, ich probiere jetzt meinen formschönen neuen Zauberstab aus.« Mir ginge es jetzt besser, wenn ich doch hätte ein Messer. Lirum larum Messergriff mit Klinge und einem feinen Schliff. Nichts passiert. Habe ich etwas vergessen? Muss ich vielleicht herumfuchteln? Gibt es einen anderen Trick?« fragt Ernst nicht wirklich enttäuscht, denn er hatte sich schon gedacht, dass nichts passieren würde. »Er muss schon daran glauben«, antwortet Hut. »Mir ginge es jetzt besser, wenn ich doch hätte ein Messer. Lirum larum Messer griff mit Klinge und einem feinen Schliff.« Nichts passiert. »Wie du siehst, siehst du nichts.« »Wie bereits erwähnt, der Zauberei bedarf es sowohl Zauberspruch als auch Zauberstab. Das eine ist nichts ohne das andere.« »Zauberspruch und Zauberstab sind beide vorhanden. Woran hängt es also deiner geschätzten Meinung nach?« »Am Zauberstab, denn noch ist das ein verzierter Ast.« »So?« »Ja, er muss ihn aktivieren und das geht mittels des einzigen Zauberspruchs, der ohne Zauberstab funktioniert, weil er dazu dient, Äste zu Zauberstäben zu wandeln.« »Nun gut, und wie lautet dieser Spruch?« »Höre er zu und lerne er.« Die nächsten 3 Tage verbrachte Ernst damit, eine ellenlange Passage unsinnigen Zeugs einer Sprache auswendig zu lernen, die er nicht verstand. Er kannte zwar die Bedeutung nicht, doch hatte ihm Hut erklärt, dass es auf die exakte Aussprache und Betonung ankäme, wolle man nicht große Schwierigkeiten heraufbeschwören. Nachdem Ernst es 3-mal geschafft hatte, den Monolog einwandfrei zu rezitieren, befand Hut, dass aus dem Ast nun ein Zauberstab werden könne. Und so steht Ernst draußen auf der Wiese vor dem alten Wirtshaus, einen schäbigen, schmierigen alten Hut auf dem Kopf und reckt seinen Ast in die Luft, während er Laute vor sich hin murmelt, die er selbst nicht versteht, woraufhin sich der Himmel verdunkelt. Minuten später zucken Blitze am Horizont, Donner hallt herüber und es beginnt zu regnen. Ernst murmelt, der Regen fällt und alsbald sind er, Hut und der Ast vollkommen durchnässt. »Wie war ich?« »Er hat sich ganz ordentlich geschlagen.« »Hat es geklappt?« »Das wird sich zeigen.« »Mir ginge es jetzt besser, wenn ich doch hätte ein Messer.« Lirum larum Messer griff mit Klinge und einem feinen Schliff. Nichts passiert. »Ernsthaft, mir reicht es langsam«, erklärt Ernst verärgert. »Ich bin nass, mir ist kalt, ich habe Hunger, Durst, keine Dusche und nichts zum Umziehen. Der Ast funktioniert nicht und mir platzt gleich der Kragen.« »Mimi, Mimi, Mimi, Mimi, hat er Ärger mit den Seinen, trinke einen«, antwortet Hut. »Habe er Geduld bis morgen. Zauberstab sein ist auch für den Ast eine neue Erfahrung. Gebe ihm etwas Zeit.« »Okay, morgen, aber wehe, wenn nicht.« »Mir ginge es jetzt besser, wenn ich doch hätte ein Messer. Lirum larum Messer griff mit Klinge und einem feinen Schliff«, rezitiert Ernst am nächsten Morgen, seinen neuen Zauberstab in der Hand und Hut auf dem Kopf. Daraufhin beginnen Stabsverzierungen sich zu bewegen. Sie verändern langsam, aber stetig ihre Form und leuchten kurz in sanftem Blau, bis sich Sekundenbruchteile später eine Art leuchtender Blitz aus seiner Spitze löst und in den Kaminsims einschlägt. Ernst hört ein Klirren und da liegt es. Ein Messer. »Wow!« Ernst verschlägt es die Sprache. »Sind seine Zweifel nun bereinigt?« fragt Hut. »Wow!« antwortet Ernst nochmal und schluckt. Vom Raumfrachter-Piloten zum Zauberer, Wahnsinnskarriere. Dann hebt er das Messer auf und begutachtet es. Und es ist sogar scharf. Die nächsten Zaubersprüche, die Ernst von Hut lernt, dienen der Beschaffung eines Topfes, einer Schüssel und eines Stückes Seife. Dann erhitzt er im Topf Wasser, seift sich seinen Bart ein und rasiert sich mit seinem neuen scharfen Messer. Jetzt fühlt er sich schon viel besser. Kann ich jetzt alles zaubern, was ich will? Gegenständlich ja, sofern er eine genaue Vorstellung des Gegenstandes hat. Lebewesen, also Menschen und Tiere hingegen nicht. Die kann er nur verzaubern, sofern er sie vor sich sieht. Zudem benötigt er selbstverständlich den notwendigen korrekten Zauberspruch und muss sich außerdem in einer Welt befinden, in der ausreichend magische Energie vorhanden ist. Also könnte ich mir ein Shuttle zaubern und diese Welt verlassen. Ja, aber bevor er so dumm ist, das zu versuchen, überlege er sich, dass dies weder das Problem der Millisekunde löst, noch dass ein weiterer Flug möglich ist, denn sobald die magische Energie nicht mehr vorhanden ist, löst sich jedweder Zauber in Wohlgefallen auf. Das bedeutet, wenn ich ausreichend Abstand zu dieser Welt habe, sind sowohl mein Shuttle als auch mein Messer als auch du plötzlich weg? Nein, lediglich das Shuttle und das Messer. Und was er sonst noch erzaubert hat. Ich werde noch da sein, denn ich bin magisch. Ich beinhalte magische Energie und das bedeutet, ich bin eine Lebensform. Das war's für heute in Sachen Kescherwelten. Die ursprünglichen Kapitel 1 bis 8 habe ich übrigens zu einer Hörbuchfolge zusammengeschnitten. Wer mag, findet sie im Archive.org-Verzeichnis der KD-Nummer 010. Zu langweilig? Du möchtest dein ultimatives Geocaching-Erlebnis allen Hörern erzählen? Dann sende deinen Wunsch per Direktnachricht via Twitter an @radio_krd. Vielleicht kann dir geholfen werden. Apropos helfen. Sag mal, geht's noch? Ich muss zu meinem Bedauern hören und auch lesen, dass man denjenigen, den man vielerorts selbstdarstellerisch mit ach so tollen Ideen wie zum Beispiel sichtbar vom Balkon klatschen, öffentlich Respekt ausspricht. Unterhalb des Balkons oder im Gebäude überaus respektlos entgegentritt. So sollen Ärzten und Helfern in Einzelfällen nahegelegt worden sein, ihre PKWs abseits der Wohnungen zu parken oder sich gleich ganz irgendwo übergangsweise eine andere Wohnung zu suchen. Als Begründung wurde angeblich angeführt, die übrigen Mieter oder Wohnungseigentümer vor Ansteckung zu schützen bzw. schützen zu müssen. Liebe Vermieterixe, Wohnungseigentümixe, vom Balkon klatschixe oder andere Subjekte, die derart respektlos mit den Menschen umgehen, die Tag für Tag in den Ansteckungsbrennpunkten arbeiten müssen. Wenn es nach mir ginge, würde man solche Lebensformen wie euch ärztlich und hilfstechnisch generell unberücksichtigt lassen, um die nicht infizierten Kranken nicht zu gefährden. Auch dürftet ihr im Falle der häuslichen Quarantäne nicht im Haus bleiben, um die anderen Mieter oder Wohnungseigentümer nicht zu gefährden. In vergangenen Zeiten, zu Zeiten der Pest, haben sich sogenannte Pesthäuser bewährt, Einrichtungen, deren Betrieb ich in eurem Fall wieder erwägen und befürworten würde. Zollt Ärzten, Pflegern und Helfern gefälligst Respekt. Und damit meine ich nicht per Discounterwerbung oder fadenscheinigen Balkonklatschorgien. Entlohnt sie anständig, das heißt gegebenenfalls auch mit Risikozuschlägen. Und denkt darüber nach, ob ein reicher Staat wie Deutschland Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen aus der Hand geben muss, damit irgendein Träger das Ding auf Kosten Bedürftiger und Belegschaft kaputt rationalisiert. Mit einer dezenten Erhöhung der Mehrwertsteuer, insbesondere auf Luxusartikel, und der Verstaatlichung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen könnte der Staat zeigen, was ihm die Alten und Kranken wert sind. Es empfiehlt sich, einfach mal über den Tellerrand hinweg nach Norwegen zu schauen. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern via Twitter @radio_krd entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter, wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne bleibt gesund und mir gewogen, der DJ und Extro. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier ist es echt heiß. Nasse Dosen überall und nur schimmlige Logbücher. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon oder steckst du deinen Namen? Komm nach Dosenhausen, Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche, Giga, Tralala, Jack und TJ auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis. Ich stehe an einer Weide, darauf steht eine Kuh und die schwarz-weiße Kuh, die blut immer zu. Und während ich so schaue, ich meine auf die Kuh, kommt eine Joggerin vorbei und ruft mir zu. Ich messe an Tieren, ich hab nichts zu verlieren. Ich stimme darum zu und die Kuh macht dazu. Die Joggerin, sie kommt zu mir heran. Sie fingert vor sich rum, sie hat ne Bauchtasche an. Sie faselt was von Katze und die Miets wär ja so toll. Erst findet sie ihr Handy nicht, die Tasche ist recht voll. Als sie mir dir dann die Handy, Zeit nimmt Unheil seinen Lauf, denn wenn ich kratzen immer will, dann schneid ich eine auf, weil ich sie offeriere. Ich sag immer, was ich meine, kühlt die Stimmung merkbar ab. Eine Freundschaft wird das keine und die schwarz-weiße Kuh, die Mut dazu. Und ich frag die Kuh, was tust denn du, sagt die Joggerin zu mir. Was stimmt nicht mit dir? Und ich antworte ihr, ich stehe mit dir hier. Daraufhin joggt sie ab, in einem schnellen Trab. Und ich atme auf, Glück gehabt, Glück gehabt. Ich stehe an einer Weide, darauf steht eine Kuh und die schwarz-weiße Kuh, die Mut immer zu. Ich stehe an einer Weide, darauf steht eine Kuh und die schwarz-weiße Kuh, die Mut dazu.